Kundgabe 5188. Empfangen am 13.08.1951. Reinkarnation. Irre Lehre. Gotteskindschaft. Ihr werdet euch stets von der Wahrheit entfernen, so wie ihr die Bindung mit mir lockert und nur denket mit eurem Weltverstand, der die geistige Wahrheit nicht erkennen kann. Denn der Verstand will sich immer eine Erklärung so geben, wie es seinen Wünschen und Berechnungen entspricht. Die Wahrheit aber stimmt nicht immer damit überein. Die Gedanken des Menschen sollen zwar nicht ausgeschaltet werden, aber immer in geistigen Fragen dem Geist in sich den Vorrang lassen, also sich erst von mir beschenken lassen durch seinen Geist, um dann gedanklich die Gaben zu verwerten. Ich will euch stets ein helles Licht geben, doch ihr selbst dürft keine Wand davor stellen, durch die das Licht nicht mehr durchdringen kann. Und eine Wand richtet ihr selbst auf, so wie ihr selbst gedanklich tätig werdet in einer Richtung, die euch zusagt. Ihr Menschen wünschet, dass ihr lebet auf Erden und wollet zumeist das Erdenleben ungern dahingeben. Und also gehen eure Gedanken solche Wege und euer Wunschtraum ist ein mehrfaches Leben, weil ihr laut göttlichem Naturgesetz es selbst euch nicht verlängern könnet. Von diesem Blickfeld aus suchen sich nun eure Gedanken die Wege zur Erfüllung dieses Wunsches. Und euch ist die Wiederverkörperungslehre willkommen. Und ihr bewertet sie als Wahrheit, wenngleich sie nur eine Teilwahrheit enthält. Die Wiederverkörperung, wie ihr sie euch vorstellt, weil ihr es so wünschet, wäre gewissermaßen die Wiederholung eines Entwicklungsstadiums, weil der Mensch auf Erden versagt hat oder nicht die Vollreife erlangte, die er sehr wohl erlangen kann. Es muss euch Menschen doch aber verständlich sein, dass solches nur einen ständigen Wechsel des Aufenthaltes für die Seele bedeuten würde, die also nun nach Belieben bald das irdische, bald das geistige Reich bewohnen würde. Und es wäre das gleich einer Stockung im Kreislauf von Ewigkeit. Ein auf immer derselben Stufe verharren. Oder, solange der freie Wille nicht ausgeschaltet ist, auch ein Absinken für die Seele sein könnte. Weil der freie Wille einem Menschen immer gegeben wird, laut dessen er sich nach oben oder nach unten entwickeln kann. Es muss euch ferner klar sein, dass alle Gestirne die gleiche Bestimmung haben, den Wesen geistiger Ausbildungsmöglichkeiten zu geben und dass sonach die Weiterentwicklung nicht unbedingt von der fleischlichen Rückkehr zur Erde abhängig ist, ja eine solche eher den bisherigen Reifegrad gefährden könnte, weil die Erde noch zu viel unreifes Geistiges birgt, das einen schlechten Einfluss ausüben kann auf die Seelen, die im Erdenleben versagten und darum eine neue Rückkehr verlangten. Einer zur Erde rückverlangenden Seele wird zwar der Wunsch gewährt, weil der Wille auch im jenseitigen Reich frei und sonach bestimmend ist für ihren Seelenzustand. Jedoch ihr Menschen habt dann nicht mehr das Verlangen nach der Erde, wie es jetzt bei euch vorherrscht. Ihr wollet nicht mehr den schweren irdischen Leib anziehen, sondern ihr seid, als einmal im geistigen Reich zu noch so geringer Erkenntnis gelangt, mit der euch umgebenden Sphäre schon so vertraut, dass ihr sie ausnützet, wie es euch möglich ist, und dadurch einen weit höheren Reifegrad erreichen könnet, mit Sicherheit, als ihr euch durch einen nochmaligen Erdengang erzielet. Ich kann euch nur immer wieder das Gleiche sagen. Ihr habt Irrtum einschleichen lassen durch eigenes Denken in das geistige Gut, das euch als Wahrheit von mir geboten wurde. Ihr habt Einzelfälle verallgemeinert, weshalb wohl die Wiederverkörperungslehre nicht gänzlich abgelehnt werden kann, jedoch in der von euch dargebotenen Weise sich zu einer Irrlehre ausgebildet hat, die ich immer wieder berichtigen werde, auf dass ihr euch nicht in einer Annahme verrennt, die eure Aufwärtsentwicklung hier auf Erden gefährdet, die euch lau und nachlässig werden lässet, in der Arbeit an euch selbst. Die Fälle der Rückversetzung einer Seele zur Erde sind so selten und stets besonders begründet. Doch es ist falsch, aus diesen Tatsachen feststehende Lehren machen zu wollen, die das Denken der Menschen nur verwirren und die alleinige Wahrheit zweifelhaft erscheinen lassen. Ihr Menschen könnet auf Erden unvorstellbar viel erreichen. Ihr könnet während eines Erdenlebens den höchsten Grad der Reife, die Gotteskindschaft, erreichen. Denn dafür bin ich selbst als Mensch Jesus am Kreuz gestorben. Und es wird euch stets mein Wille kundgetan durch mein Wort. Und ein unermesslicher Gnadenschatz steht euch ständig zur Verfügung. Wer aber alles dessen nicht achtet und sein seelisches Ausreifen nicht anstrebt, der wird auch unwiderruflich die Folgen tragen müssen im geistigen Reich. Doch durch meine übergroße Liebe und Barmherzigkeit auch dann noch zur Höhe steigen können, wenn es sein Wille ist. Denn ich habe wahrlich viele Schulhäuser in meinem Universum, wo ihr noch viel nachholen, doch nimmermehr den Grad der Gotteskindschaft erreichet, der euch zu meinen Erben macht, den ihr aber nur auf Erden erreichen könnet. Amen.